unterwegs in deinem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben. Hammer bist, warum bist du nicht ja, und ich guck rüber und du stehst an der Bar mit dem Sektglas in der Hand, wunderbar. Ich musste einfach hinsehen, hingehen. Auf einer Skala bist du nicht drauf, so schön, ja. Ich kämpf meinen Weg durch zu dir, denn ich weiß, ich will nur zu dir. Doch als ich dann da war, du und dein Sekt, ihr wart schon weg. Bist Hammer, wie du dich bewegst in dein Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben Hammer bist, warum bist du nicht geblieben? Ich find's Hammer, dass du nicht so viel Scheiße laberst wie die anderen, die sich auf den Partys immer noch an meinen Arsch klammern und sich dann mit Cocktails das Leben süß klammern. Nee, du bist irgendwie anders, du bist einfach H-A-Doppel-M-E-R, Hammer, yeah. Außer dir und Mama gibt es keine mehr. Komm mal näher, marsch her noch viel, viel näher. Wenn du mitkommst, gestylt und versprühst trotzdem Glamour. Hab dich nur einmal gesehen, schon hat's bei mir gedämmert. Viel zu viele Jahre hab ich ohne dich schon verpennert. Na, das wird jetzt geändert. Du bist ne Sweetie Kiwi, Snack Moody. Ich führ dich aus, lad dich ein, nimm dich mit zum Moody. Du bist ein Mix aus Studi und Ghetto. Ich sing deinen Namen, find die Pugetto. Du bist Hammer. Du bist Hammer. Du bist Hammer. Denn ja, du bist der Hammer und ich will den Arsch schwingen. Denn so wie du mich hammerst, kann ich dir nicht widerstehen. Wie wär's, wenn wir woanders so ein kleines Ding drehen? Und was da wobei rauskommt, na, da werden wir mal sehen. Denn alle, was wir wollen, ist ein kleines bisschen Spaß. Und kommen wir da ins Vollen, geben wir gleich ein bisschen Gas. Dann gehen wir in die Vollen, denn wir sind ja nicht aus Glas. Also komm vorbei, Girl, sonst hast du was verpasst. Also komm vorbei, Girl, sonst hast du was verpasst. Said if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead. Now, and if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben Hammer bist, warum bist du nicht geblieben? Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben Hammer bist, warum bist du nicht geblieben? Du bist Hammer. Du bist Hammer, Mama, yeah. Du bist Hammer, yeah. Oh, wie du mich anziehst. Ich weiß, du bist Hammer.